Erster Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, der ein Priester der Midianiter war. Als er die Schafe über die Steppe trieb, kam er zum Berg Horeb, der auch Gottesberg genannt wurde. Zweiter dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch kam. Obwohl der Dornbusch brannte, wurde er nicht vom Feuer verzehrt. Dritter Mose dachte, ich will hingehen und dieses besondere Schauspiel sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Vierter, als der Herr sah, dass Mose näher kam, um es anzusehen, rief Gott ihn aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Fünfter, Gott sagte, komm nicht näher. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Sechster, dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, weil er sich fürchtete, Gott anzusehen. Siebter, der Herr sagte, ich habe das Leid meines Volkes in Ägypten genau gesehen und ihr Rufen um Hilfe von ihren Aufsehern gehört. Ich weiß, wie sehr sie leiden. Achter, deshalb komme ich herab, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten und sie aus diesem Land in ein gutes und großes Land zu führen, das reich an Milch und Honig ist. Es ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Neunter, der Hilferuf der Israeliten ist zu mir gekommen, und ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Zehnter, deshalb sende ich dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Elfter, Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Zwölfter, Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies ist das Zeichen dafür, dass ich dich sende, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott auf diesem Berg verehren. 13. Mose fragte Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Väter mich gesandt hat, und sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann antworten? 14. Gott antwortete Mose, ich bin, der ich bin. Dann sagte er, du sollst den Israeliten sagen, der, ich bin, hat mich zu euch gesandt. 15. Gott sagte weiter zu Mose, du sollst den Israeliten sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für immer und so soll ich von Generation zu Generation genannt werden. 16. Geh und versammle die Ältesten der Israeliten und sage ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich werde mich um euch kümmern und habe gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. 17. Ich habe beschlossen, euch aus dem Leid in Ägypten zu befreien und euch in ein Land zu führen, das reich an Milch und Honig ist, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. 18. Sie werden auf dich hören. Dann sollst du mit den Ältesten der Israeliten zum König von Ägypten gehen und zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Deshalb lass uns 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, um Jahwe, unserem Gott, Opfer zu bringen. 19. Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht erlauben wird zu gehen, es sei denn, er wird dazu gezwungen. 20. Dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter mit all meinen Wundern bestrafen, die ich unter ihnen tun werde. Danach werden sie euch ziehen lassen. 21. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Volk bei den Ägyptern Ansehen findet, damit ihr, wenn ihr wegzieht, nicht mit leeren Händen geht. 22. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und Mitbewohnerin silberne und goldene Gegenstände sowie Kleider verlangen. Diese sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anziehen und so die Ägypter um ihren Besitz bringen.